Ohne ein am Markus des Ersten erworbenes Gefühl für das Echte und Ursprüngliche kann man wiederum auch mit dieser Analyse nicht zum Ziel kommen, gesteht Hirsch an einer anderen Stelle. Hirsch will sich das Leitgefühl am Markus des Ersten erworben haben. Erwerben könnte man sich das Gefühl nur an einem gegebenen ersten Erzähler. Ein ursprünglicher Erzähler ist nun aber durchaus nicht gegeben, sondern er wird nur willkürlich und wunschgemäß vorausgesetzt. Der Wunsch ist der Erzeuger eines angeblichen ersten Erzählers. Weil Hirsch wünscht, im Markus-Evangelium einen Erzähler zu entdecken, der kein dogmatischer Reflekteur ist, sondern eher sachlich nur rein Tatsächliches berichtet, deshalb soll und muss ein solcher Autor gesucht und gefunden werden. In Band 1 bestätigt uns Hirsch diese Taktik. Sobald man sich entschließt, nämlich alles dogmatisch Störende einem Bearbeiter zuzuschieben, erhält man für den ersten Erzähler einen sinnvollen und gut erzählten Text. Natürlich, man braucht sich nur zu entschließen, solche Transaktionen vorzunehmen, dann entsteht der ursprüngliche Erzähler zwangsläufig im wundervollen Glanze seiner Sachlichkeit und Klarheit. Ist man sogar von vornherein prinzipiell entschlossen, einen eher sachlichen Verfasser zu suchen, so besteht gar kein Zweifel, dass infolge der Entlastungsprozedur tatsächlich dieser Objektivitätsriese gefunden wird. Wir haben also folgenden Tatbestand. Hirsch hat sich sein Leitgefühl nicht nachträglich am gegebenen Markus dem Ersten erworben, vielmehr war sein Leitgefühl, das heißt der Wunsch, einen rein sachlich Ersterzähler zu finden, schon vor aller kritischen Analyse vorhanden, und er hat mittels Willkürakten den angeblichen Markus den Ersten überhaupt erst erzeugt. Das Leitgefühl ist nicht Folge, sondern Ursache. Nicht ohne triftigen Grund habe ich mich 3 Kapitel hindurch mit dem Literarkritiker Hirsch und seiner wissenschaftlichen Methode beschäftigt. Mir oblag die dringend zu erledigende Aufgabe, vermittels einer gründlichen Kritik des neuesten einschlägigen Falles allen neutestamentlichen Forschern über das wahre Wesen bzw. Unwesen der Evangelienquellensucherei die Augen zu öffnen, um womöglich künftig auftretende Fälle von Schichtensucht im Keim zu ersticken. Die Erkenntnis, dass und warum alles Suchen nach Schichten, Quellen in den Evangelien unweigerlich sehr bald in Intuition und Willkür ausarten muss, wird wohl weiteren Versuchen ein Ende bereiten. Die kritische Durchleuchtung des synoptischen Problems hat uns gezeigt, dass die Ursache für das unabänderliche Misslingen aller Bemühungen in der besonders stark ausgeprägten Tücke des Objektes liegt. Wir haben es nämlich nicht mit natürlich entstandenen und darum auch nicht mit natürlich zu erklärenden Phänomenen, sondern mit künstlich erzeugten zu tun. Die synoptische Hauptfrage samt allen Unterfragen, auch die Schichtenfrage, sind reine Vexierfragen. Mit Wissenschaft ist ihnen gegenüber nichts auszurichten, nur mit Willkür, Inkonsequenz und Intuition kommt man zum Ziel. Willkür ließ Thiel Dutzende von Doubletten im Markus-Evangelium entdecken. Willkür war das Seziermesser, mit dem Wendling den Text des Evangeliums stilistisch in 3 Partien spaltete. In die einfach klare, in die dramatische und in die dummpfiffige Partie. Es gibt eben keine Schichtenscheidungsmethode, die nicht in dem Moment der mehr oder weniger wissenschaftlich vermummten Willkür behaftet wäre. An neuen Beispielen könnten wir jetzt weiter aufzeigen, dass es auch mit den von anderen Kritikern gehandhabten Methoden hinsichtlich der wissenschaftlichen Qualität um nichts besser gestellt ist. So belehrend diese Vorführungen in manchen Einzelheiten wieder ausfallen würden, es hieße nur, dass man ganz unnötig nur immer wieder die Feststellung machen müsste, dass dergleichen Schichtenscheidungsversuche, die auch an den anderen Evangelien unternommen wurden, allesamt in oft grotesken Willkürakten verpuffen. Es ist darum auch kein Wunder, wenn sich alle Ergebnisse der Scheidungskunst, wie das Beispiel des Markus-Evangeliums lehrt, krass widersprechen. Nur eine Methode gibt es, die feste und endgültige Resultate aufzustellen vermag, die absolute Methode. Ihrer haben wir uns auch in diesem Heft fleißig bedient und nur Ihrem Einsatz ist es zu verdanken, dass wir die synoptische Frage als ein künstlich erzeugtes und daher mit natürlichen Mitteln gar nicht zu lösendes Problem erkannten. Die wichtige synoptische Unterfrage: Gibt es Schichten in den Evangelien, die auf einen literarkritischen Entwicklungsprozess schließen lassen, konnte ebenfalls durch Anwendung der absoluten Methode beantwortet werden, und zwar im negativen Sinne. Bekanntlich besteht das Wesen der Methode darin, die hinter den Evangelien oder den hypothetischen Unterevangelien stehenden urchristlichen Verfasser oder genauer die Psychologie dieser angeblichen Verfasser einer kritischen Prüfung zu unterwerfen. Und diese Begutachtung urchristlichen Geistes- und Seelenlebens endete mit der Niederlage der Hypothese, die Evangelien seien Endstufen eines literarischen Werdeganges, der im Niederschlag von Schichten seinen Ausdruck fände. Die vermeintliche Selbstverständlichkeit dieser Voraussetzung schwand im Verlaufe unserer Untersuchung verschiedener Schichtenscheidungshypothesen mehr und mehr dahin. Und wir haben einsehen müssen, dass alle die fraglichen urchristlichen Verfasser nicht Gestaltung der geschichtlichen Wirklichkeit sind, sondern Phantome darstellen, die aus spekulativen Ingredienzien moderner Evangelienkritiker erzeugt werden.